Yeah. Und ich stell meine Soldaten für den letzten Kampf. Aber du bist auf der Suche nach dem längsten Schwanz. Ich hab den Trend erkannt, es geht rechts vor links. Denn jeder weiß, dass deine Eltern auch Geschwister sind. Wir ziehen keine Line, sondern in den Krieg. Und das letzte, was du siehst, ist mein Allrad-Jeep. Knochen sind hart, aber Eisen ist härter. Und ich trage nicht umsonst die gekreuzten Schwerter. 70 Jahre sind ne lange Zeit. Und sie zerfickt deinen Kopf wie ein Straßenfight. In einem Jahrhundert zwei Kriege verloren. Sowas steckt wie ein Schwanz in dieser stolzen Nation. Ich war bis Mai 45 nicht mit dabei. Aber heute sagt mir jeder, dass ich Nazi sei. Nur weil ich öffentlich meine Meinung habe, fickt mich dieser Staat wie eine Thai-Massage. Krass, Blamage, komplett daneben. Für dich hätte es früher auf die Fresse gegeben. Ich bin die alte Garde, militärisch geschult. Du hast im Arsch alter Männer nach Vergebung gesucht. Ich muss mich nicht entschuldigen für irgendwas. Ich bin der weiße Ritter, dem dein Gesicht nicht passt. Was ist los mit dir, du krasser Fusselbart? Es wird Zeit, dass du langsam deine Schulden zahlst. Und ich stell meine Soldaten für den letzten Kampf. Aber du bist auf der Suche nach dem längsten Schwanz. Ich hab den Trend erkannt, es geht rechts vor links. Denn jeder weiß, dass deine Eltern auch Geschwister sind. Wir ziehen keine Line, sondern in den Krieg. Und das letzte, was du siehst, ist mein Allrad-Jeep. Knochen sind hart, aber Eisen ist härter. Und ich trage nicht umsonst die gekreuzten Schwerter. Ich halte mit Stolz meine Fahne hoch. Und das nicht nur zur WM, wenn die Masse tobt. Ich bin stolz auf die Geschichte und Tradition. Und vielleicht werde ich mir irgendwann einen Trabi holen. Es gab Wirtschaftswunder und Zwangsarbeiten. Gute Zeiten und schlechte Zeiten. Aber auch wenn die Bonzen alles schöner reden, sehe ich auf der Straße nur das echte Leben. Und da hat eine Mutter keinen Cent für ihr Kind. Und der Vater keinen Job, weil Polen billiger sind. Ein Opa wird geschlagen, weil er langsam ist. Und die treten auf ihn ein, bis sein Kopf zerbricht. Der Mann mit dem Kreuz steht auf kleine Kinder. Doch sie zeigen nur auf mich mit ihrem stinkenden Finger. Denn ich soll in den Bau wegen harter Texte. Aber ich bin nur der Anfang, ihr seid am Ende. Ich stell meine Soldaten für den letzten Kampf. Aber du bist auf der Suche nach dem längsten Schwanz. Ich hab den Trend erkannt, es geht rechts vor links. Denn jeder weiß, dass deine Eltern auch Geschwister sind. Wir ziehen keine Line, sondern in den Krieg. Und das letzte, was du siehst, ist mein Allrad-Jeep. Knochen sind hart, aber Eisen ist härter. Und ich trage nicht umsonst die gekreuzten Schwerter. Yeah!